verstummt und schweigt. Sein Alter zu erhöhen, will sich kein Mensch erfinden. Mein Mund verstummt, verstummt und schweigt. Mein Mund verstummt, verstummt. Sein Allmacht zu erbinden, wird sich kein Mensch erfinden. Mein Mund verstummt und schweigt. Mein Mund verstummt und schweigt. Sein Allmacht zu